Das ist der Aspekt, glaube ich, den wir oft verpassen. So, ne? Auch als Christen. Wir können so professionelle Christen sein, so, ne, die Wissen über das Wort Gottes haben, aber wir nehmen Jesus raus. Wir nehmen die Person Jesus raus. Und für mich ist es so, das Wort Gottes, es muss immer auf Jesus hinweisen. Sondern wir können nicht das Wort Gottes lesen ohne Jesus. So, ne? Weil dann werden wir, glaube ich, halt auf kurz oder lang, wir werden harte, enttäuschte, negativ denkende, verbitterte Christen, die das Wort Gottes auch benutzen können gegen Menschen, so, ne? Und immer nur das hören wollen aus dem Wort Gottes, halt, was wir hören wollen. Ich denke, die meisten von uns sehnen sich danach, Gottes Stimme in ihrem Leben zu hören, zu erfahren und zu entdecken, was Gott für uns alle immer wieder bereit hat und was er aus unserem Leben herausholen möchte. In diesem Gespräch wollen wir uns diesem Thema stellen und zusammen herausfinden, wie können wir die Stimme Gottes hören, wie können wir sie wahrnehmen, entdecken und in unserem Leben freisetzen, so dass auch wir alle immer wieder das Beste aus unserem Leben herausholen können. Andreas, du hast viele, viele Jahre eine lebendige Kirche in Deutschland geleitet, hast gepredigt, Menschen inspiriert, Menschen geholfen, Gott zu finden, Gott zu entdecken in ihrem Leben. Aber dann eines Tages hast du realisiert, jetzt kommt wie einen neuen Lebensabschnitt in deinem Leben, hast die Leitung an Antonio abgegeben und dann kam ein neues Kapitel. Hast du in diesem Prozess die Stimme Gottes gehört oder wie hast du die Stimme Gottes wahrgenommen oder wie wichtig war dir dabei das Reden oder das Wahrnehmen der Stimme unseres Gottes im Himmel? Also wenn man so eine Staffelübergabe hinlegt, dann muss ja schon irgendwo eine Orientierung reinkommen. Und Gott hatte zu mir persönlich schon geredet und gesagt, der Zeitpunkt wird kommen. Und er sprach über die Zeit danach, ich werde eine Tür öffnen. Und ich erlebe das. Und wie man in die Türen da reinkommt, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber er hat geredet und hat gesagt, Andreas, ich öffne eine Tür. Und das war unmittelbar in Vorbereitung vor einem Gottesdienst. Und dann klingelte das Telefon und es meldete sich ein pakistanischer Pastor. Und er sagte, wir müssen das unbedingt mal übertragen, was ihr hier macht in Deutschland nach Pakistan. Und das hat dann, ich wusste, das ist die Tür. Wow. Und dann schlug es ein und dann baute sich etwas auf. Und das war eine Tür nach Pakistan. Inzwischen haben wir im letzten Dreivierteljahr dreimal richtig große Veranstaltungen in Pakistan gehabt mit 126.000 Leuten, mit 62.000 Leuten und dergleichen. Es ist so viel passiert. Oder ich öffne eine Tür, ich bin ja auch bei TBN, nur im russischen Bereich. Da kommt einfach jemand und sagt, Andreas, pass auf, er hat ja nicht gesagt, ich öffne die Tür, aber ich übernehme die Sendekosten, ich übernehme die Übersetzungskosten und ich kann in Deutschland sitzen, eine Tasse Kaffee trinken und die Tür ist geöffnet und ich predige gleichzeitig in Russland. Und du predigst nicht einmal? Also sie übersetzen dich? Sie übersetzen dich, wow. Sie übersetzen, die machen das alles komplett. Ja. So, das ist eine für mich die geöffnete Tür, die ich erlebe, weil Gott führt einen ja immer wieder weiter. Ja? Also ich bin so froh, die Gemeinde ist in guten Händen, es ist alles super versorgt, aber die Karawane zieht weiter. Ja? Die Herausforderungen sind da und Gottes Pläne sind da und er redet und es ist einfach, es ist eine gewaltige Erfüllungsdynamik in dem, was er gesagt hat. Wow. Vielleicht lass uns noch schnell bei dieser Türe bleiben. Du hast gesagt, Gott öffnet eine Türe. Habe ich schon oftmals selber auch gebraucht, ja. Gesagt, gehört. Mhm. Gott öffnet eine Türe. Kannst du da noch ein bisschen mehr erklären? Ist das einfach eine Türe, die aufgeht, oder ist das im geistlichen Sinn? Wie kann man das verstehen, eine Türe, die Gott öffnet? Also, für mich ist das Entscheidende gewesen, es zu hören. Also, das heißt, um die Stimme Gottes zu hören, um eine Richtung zu kriegen, um etwas zu empfangen, muss ich einen Raum kreieren, dass Gott zu mir reden kann. Und das ist etwas, woran ich regelmäßig arbeite, weil ich habe festgestellt, wenn ich keinen Raum schaffe, in dem er zu mir reden kann, nehme ich auch nichts wahr, kriege ich auch nichts auf meinen Bildschirm, ja? Sondern dann lebe ich einfach. Kann es gut sein, die Türe würde sich öffnen, das Telefon könnte kommen, aber du siehst es nicht, weil kein Raum da ist. Ja, aber ich hätte es noch nicht mal gehört. Mhm. Ja, ich habe es gehört, das Telefonat kam und ich habe verstanden, das sind Türen, die aufgehen jetzt in der Zeit. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich die beste Zeit, wenn die Leute sagen, was machst du am liebsten, wenn du in die Rente gehst? Ja? Die Rentner sagen immer das, worauf ich Lust habe. Und die Tür ging auf genau in den Bereich, wo ich richtig lustvoll dabei bin. Wow. Ja. Also eine Tür hat sich geöffnet. Ja. Noch schnell eine Frage, bevor wir weitergehen. Ja. Du hast gesagt, Raum schaffen. Ja, jetzt sind Zuhörer da. Wie können wir ihnen helfen, dass auch sie Raum schaffen können? Was könnte das praktisch bedeuten? Also das bedeutet eine ganze Menge. Zum Beispiel, Raum zu schaffen heißt, ich mache es persönlich so, ich habe Gebetsspaziergänge, ich höre zu, die Medien sind ausgeschaltet, mal ganz extrem, vielleicht fast mystisch, ich dunkel mal den Raum, verdunkel ihn, um nicht abgelenkt zu sein, um wirklich die Stimme Gottes zu hören. Und dann mache ich mir bewusst, Gott hat ja so viele Arten, wie er redet. Ja. Also er kann in unsere Traumwelt reinsprechen. Bei mir ist es sehr häufig, dass ich quasi, mein innerer Bildschirm springt an und ich musste lernen, damit umzugehen, weil mein rational erleuchteter deutscher Bundesbürger in mir, kommt da gar nicht so gut mit. Ja. Ja. Und du musst lernen, quasi das, was Gott auf den Bildschirm gibt, ernst zu nehmen und damit zu arbeiten. Innerer Bildschirm, deiner Seele, die spricht, die dir Bilder gibt oder dir Dinge offenbart. Soll ich ein Beispiel bringen? Ja, bring noch ein Beispiel. Ich bring mal ein Beispiel. Also es war im vorletzten Heilungsgottesdienst. Ich führe Heilungsgottesdienste durch. Und ich war in Vorbereitung. Wie gesagt, ich habe Raum gegeben und ich nehme zwei Hunde wahr. Ich sehe zwei Hunde und dann stelle ich eine Frage. Gott, was sollen die Hunde? Es sind keine Golden Retriever, aber die sind ein bisschen heller und ein bisschen größer. Und dann sehe ich eine Frau und dann höre ich innerlich, schau den Hund mal genau an. Und ich sehe, der Hund hat an der rechten Pfote eine Verletzung. Und in der Veranstaltung, sage ich, ist eine Person hier, die zwei Hunde hat, die folgendermaßen aussehen. Und die Frau meldet sich. Meine nächste Frage an den Herrn war, bitte, worum geht's jetzt? Und er sagt, und ich hörte einfach, wichtigste Entscheidung im Leben. Und dann stellte ich die Frau, sind Sie in einer Phase, wo Sie eine sehr ernste, wichtige Entscheidung in Ihrem Leben treffen müssen? Und sie sagte, ja. Und dann sagte ich, ich wusste, worum es geht. Ich sagte, ist es eine Beziehungsentscheidung? Ich wusste, worum es ging. Ja. Und sie sagt, ja. Sie war völlig aus dem Häuschen. Mhm. Jetzt habe ich zwei Hunde beschrieben. Der eine Hund hat was an der Pfote. Und die Frau ist aus dem Häuschen. Ich sage, ja, und was der Herr mitteilen möchte, ist Versöhnung. Wow. Dann war ich durch mit der Sache, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein Hirnfilter sagt, ich sehe zwei Hunde. Ja, hier, das ist wirklicher Blödsinn. Aber ich muss lernen, diese Dinge ernst zu nehmen, genauso wie die Träume. Ja? Mhm. So viele der Zuschauer haben auch Träume. Und Gott redet in der Traumwelt. Aber da wir nicht gelernt haben, damit umzugehen, interpretieren wir die Dinge falsch oder ignorieren sie. Ja. Ich lasse das mal so stehen, weil da könnten wir noch so viel tiefer gehen und werden wir sicher auch noch. Aber ich möchte auch noch zu Antonio und Timon gehen. Antonio, wie spricht Gott zu dir? Weil du sprichst ja Sonntag auch für Sonntag auf der Bühne, motivierst Menschen, an Gott zu glauben, Gott zu suchen, Gott in ihr Leben und Herz hineinzulassen. Wie nimmst du die Stimme Gottes in deinem Leben wahr? Also zum einen, Andreas, ist ja, ich sag's immer wieder so, dass du mein geistiger Vater bist. Also wenn ich von jemandem wirklich viel gelernt habe, dann auch von Andreas. Und was er mir beigebracht hat, ist, und darüber hast du ja auch einige Talks gemacht, und zwar, wie man seinen eigenen Altar baut. Also nicht für mich selber, sondern halt für Gott. Sozusagen, es ist etwas, was ich nicht delegieren kann. Man kann viele Sachen delegieren, aber seine Gebetszeit kannst du nicht delegieren. Sondern, und für mich ist es so, meine Gebetszeit, die ich morgens habe, wo ich den Altar baue, letztendlich bildlich gesprochen, den Altar baue und meine Zeit mit Jesus habe, ist die Zeit, in der ich Gott massiv höre. Immer mal wieder auch natürlich im Auto oder keine Ahnung, unter der Dusche oder whatever, so, ne? Aber halt das ist jetzt der Zeitrahmen oder der Zeitpunkt, den ich mir nehme, wo ich sage, Gott, diese Zeit gehört dir. Das heißt, ich stehe morgens auf und ich mache das nicht, weil ich jetzt ein guter Christ sein will oder sowas, sondern weil ich, also zum einen möchte ich Gott ehren. Ich möchte sagen, Jesus, du stehst an erster Stelle in meinem Leben, auch in meinem Alltag. Sondern genauso wie es in Anführungszeichen die Erstlingsgabe gibt, die Erstlingsfrucht im Alten Testament. Sondern genauso ist es für mich so, mein ersten Teil des Tages möchte ich dir widmen. Und ich möchte meine Zeit damit beginnen, meinen Tag damit beginnen, von dir zu hören. Und möchte nicht einfach planlos in den Tag hineingehen. Das ist meine Zeit, wo ich Bibel lese, wo ich von Gott höre, wo ich mir meistens halt einen Vers nehme, um es ganz praktisch zu machen. Also nachdem ich sozusagen halt verschiedene Kapitel gelesen habe, mir einen Vers nehme und sage, hey, darüber möchte ich meditieren. meditieren, darüber schreibe ich mir was auf, journal ich sozusagen und frage Gott, was willst du mir ganz speziell dadurch sagen? Und jeden Tag beginnt es damit, dass ich schreibe, mein geliebtes Kind, heute möchte ich dir sagen. Das ist sozusagen der Start von meinem Journaling. Und dann versuche ich halt zu hören, was Gott vorbereitet hat. Da merke ich halt, wie so viel in meinem Herzen resoniert, weil ich weiß, das sind nicht meine Worte. Und auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, weil das ist immer so der Kampf, den halt auch viele haben, so von wegen, war das jetzt ich selber, der sich selber gehört hat oder sonst was, merke ich nach Tagen, wenn ich da nochmal nachschaue, dass ich merke, hey, das war nicht von mir, das war definitiv Gott, der zu mir gesprochen hat. So, ne? Und ich glaube halt also zutiefst daran, dass wenn ich in die Bibel hineinschaue, dass ich zum einen halt den Vater kennenlerne, dass ich den Heiligen Geist kennenlerne, dass ich Jesus kennenlerne, aber gerade halt, wenn ich mir das Wort Gottes vornehme, dass ich sozusagen den Charakter von Jesus immer mehr und mehr kennenlerne. Sozusagen, und in Jesus den Vater. Das heißt, wie Jesus gelacht hat, wie Jesus vielleicht getrauert hat, wie Jesus Menschen ermutigt hat, wie er Menschen herausgefordert hat. Und das macht etwas mit mir, es macht etwas mit meinem Herzen. So, und jetzt kommt ein Aspekt dazu, und ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt, und zwar der Aspekt des Heiligen Geistes, dass ich halt zulasse, dass er zu mir redet, dass er Jesus verherrlicht. Weil ich glaube, viele Christen zum Beispiel hören auch, da, ohne jetzt mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, aber ich weiß, wie lange ich es so gemacht habe, und zwar, dass ich die Bibel gelesen habe und da aufgehört habe. Und es ist ein bisschen wie, wenn ich bildlich da reingehen kann, es ist ein bisschen so wie, als würde ich mir ein Bild von meiner Frau anschauen. Als ich in meinem Studium war, hatte ich nur ein Bild von meiner Frau. Damals gab es kein FaceTime oder sonst was. Und ich habe mir dieses Bild immer wieder angeschaut und habe gesagt, ich liebe dich und ich freue mich drauf, dich irgendwann mal zu sehen. So, ne, weil wir in verschiedenen Städten gelebt haben. So, ne, heute ist eine ganz andere Kiste mit FaceTime und mit Videocall und sonst alles. Und es ist fast so, dass wir es manchmal so machen, wir haben das Bild von Gott, wir haben sozusagen die Bibel, aber wir lassen den Heiligen Geist außen vor. Das heißt, dieses FaceTime lassen wir außen vor. Halt, und ich glaube halt, dieser Aspekt, dass ich den Heiligen Geist halt mit morgens mit reinnehme in meine Zeit und sage, Heiliger Geist, was möchtest du mir sagen? Wie möchtest du mich durch den Tag hindurchführen? So, ne, das ist für mich ein Aspekt, wo ich sage, ich höre Gott, ich höre ihn auch durch Umstände und so weiter. Mhm. Aber wenn Gott spricht, und das ist eine Sache, die ich für mich gelernt habe, wenn Gott spricht, geht es meistens gar nicht so sehr darum, was ich will oder was ich sagen möchte oder sonst was, sondern es geht eher darum, was Gott in diesem Moment in mir, mit mir und durch mich tun möchte. Also du schaffst auch, wie Andreas gesagt hat, Gott Raum. Ja. Du startest, habe ich herausgehört, indem du schreibst, mein geliebtes Kind. Und dann schreibst du auf, was Gott dir als sein geliebtes Kind, das ja du bist, ja, dir sagt. Ja, durch diesen Bibelvers zum Beispiel, ja, den ich mir halt immer wieder rausnehme. Also ich nehme jeden Tag, ich lese verschiedene Kapitel, nehme mir einen Vers, der mich zutiefst angesprochen hat. Ja. Und den schreibe ich auf. So, ne? Und dadurch sozusagen frage ich dann Gott, was möchtest du mir dadurch sagen? Wie ein Dialog, was Gott dir sagt. Voll, voll. Also um es praktisch zu machen, auch da ganz kurz. Ich hatte jetzt, das ist gar nicht lange her, hatte ich eine Situation, die mich ziemlich herausgefordert hat. Und ich sag so, ich habe nicht die beste Version von mir selber gelebt. Ich war ziemlich wütend über eine Situation, auch über Menschen. Und während ich Bibel lese, bin ich in meinem Film im Kopf sozusagen halt, ne, in irgendwelchen anderen Sachen. Und verkennst du das vielleicht auch? Ja. Sondern du liest was, aber du liest nicht wirklich. Du bist ganz woanders. Du bist irgendwo sonst. Ich bin ganz woanders. So, ne, und lese das und komme zu Psalm 46, Vers 11. Ja. Interessanterweise habe ich erst 2 Tage davor darüber gepredigt. Und dann kam es halt in meiner Bibellesezeit und Psalm 46, Vers 11, wo geschrieben steht, hör auf, oder andere Übersetzungen sagen, sei still. Wow. Und vertraue auf den Herrn. Ja. Erkenne, ich bin der Herr. Ja. Aber das, was ich gelesen habe, meiner Übersetzung, war, hör auf. Hör auf. Und es war richtig so dieses Wachrufen, so, ne? Hör jetzt auf damit. So, ne? Und ich war, war wie so ein Schockmoment, so, ne? Ich war so, ja, was mache ich hier gerade? So, ne? Und habe diesen Vers genommen und habe Gott gefragt, okay, was möchtest du mir dadurch sagen? Und er hat in meine Situation hineingeredet, er hat meine Seele ruhig gemacht, er hat mein Herz ruhig gemacht und ich bin ganz anders in den Tag hineingegangen. Und das ist der Aspekt, glaube ich, den wir oft verpassen, so, ne? Auch als Christen. Wir können so professionelle Christen sein, so, ne? Die Wissen über das Wort Gottes haben, aber wir nehmen Jesus raus. Wir nehmen die Person Jesus raus. Und für mich ist es so, das Wort Gottes, es muss immer auf Jesus hinweisen. Sondern wir können nicht das Wort Gottes lesen ohne Jesus. Sondern, weil dann werden wir, glaube ich, halt auf kurz oder lang, wir werden harte, enttäuschte, negativ denkende, verbitterte Christen, die das Wort Gottes auch benutzen können gegen Menschen. Sondern, und immer nur das hören wollen aus dem Wort Gottes, halt, was wir hören wollen. Ja. Sondern, aber ja. Unglaublich spannend, euch zuzuhören, macht richtig Lust, das auch auszuprobieren. Ich denke, wenn Leute zuhören, ja, das kann ja jeder. Absolut. Raum schaffen, die Bibel aufschlagen, sich Zeit nehmen, Verse zu sich sprechen zu lassen. Oder was braucht es, um das machen zu können? Braucht es da noch irgendeine Voraussetzung? Ja, das ist immer das Problem, wenn ich ganz kurz hier einhaken darf. So, ne, wir machen diese Zeit mit Gott. Ich meine, wenn Gott dich und mich erschaffen hat, uns designt hat, wenn wir zutiefst daran glauben, dann wissen wir auch, dass er, um auch hier wieder bildlich zu sprechen, seinen Fingerabdruck sozusagen auf unserem Herzen hinterlassen hat. Er weiß ganz genau, wie er uns begegnen kann und wie er uns begegnen möchte. Sondern wir verkomplizieren es an so vielen Stellen. Wir neigen schon fast dazu, zu denken, wir müssen professionelle Christen sein, damit Gott zu uns reden kann. Mhm. Aber wenn wir uns daran erinnern, ich glaube, es war Apostelgeschichte 4, wo Johannes und Petrus, sie stehen vor dem Hohen Rat. Und das, was man ihnen zu Lasten gelegt hat letztendlich, ne, dass ein Mensch geheilt worden ist und so weiter, vor dem Hohen Rat, so, ne, wurde damit eingeführt, dass gesagt worden ist, also dass die Hohepriester gesagt haben, so, das sind ja einfache Amateure, das sind ja einfache Fischer oder sonst was. Mhm. Heutzutage würde ich sagen, das ist eigentlich das größte Lob, was du und ich erleben dürfen, dass wir wissen können, wir sind einfache Christen, die einfach mit ihrem Vater unterwegs sind und von ihm hören und mit ihm reden. Und ja. Gott macht es nicht kompliziert, sondern er hat es so einfach gemacht, wie man es nur machen kann, indem er selbst Mensch geworden ist, oder? Ich meine... Ja. Und er spricht zu uns, so ja. dass wir ihn verstehen. Ja, Amen. Also ich sage immer, Gott hat uns so verschiedenartig geschaffen. Und genauso verschiedenartig, wie er uns geschaffen hat, genau. so spricht er auch ja. zu uns. Und wenn wir Gott suchen, er sagt ja auch in der Bibel, suche mich und du wirst mich finden, ja. klopf an, ich werde ja. auftun. Und ich werde dir Antwort geben, wenn du mich fragst. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass wenn wir Gott suchen, so wie wir sind, ja. werden wir ihn auch verstehen. Mhm. Und wir werden seine Stimme hören. Ja.